HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Von der Musikkassette zum MP3-Player, vom Tonband zum USB-Stick, vom verrauschten Klang zum klaren Sound. Neue technologische Entwicklungen haben einen immer stärkeren Einfluss auf den Umgang mit Musik. Zweimal Karajan. Einmal auf Vinyl, einmal auf Polycarbonat. Von der Schallplatte zur Audio-Kompaktdisk. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 21. Wie verändert das digitale Zeitalter Musik? Produktion, Präsentation und Rezeption. Von Martin Schramm. Der ungeahnt transparente und klare Sound eröffnete auf einmal Einblicke in die Struktur einer Komposition wie ein Röntgengerät. Als Herbert von Karajan die neue Technik zum ersten Mal hörte, war er angeblich auch kaum zu bremsen. Sein legendäres Fazit: Alles andere ist Gaslicht. Bis digitale Aufnahmen auf digitalen Tonträgern wirklich die Hörer eroberten, hat es dann zwar noch eine ganze Weile gedauert, doch am Ende sollte Karajan Recht behalten. Digital gehörte die Zukunft. Radikal verändert hat sich allerdings nicht nur die Produktion von Musik, auch die Wege zum Verbraucher. Wo, wie und wann wir heute Musik hören, all das hat sich im digitalen Zeitalter radikal verändert. Kapitel 1: Schön, aber empfindlich, oder der Charme einer Tiefkühltruhe. Die digitale Aufnahmetechnik ist bereits Mitte der 70er Jahre verfügbar. Die erste digitale Aufnahme auf CD erscheint allerdings erst Anfang der 80er. Herbert von Karajan dirigiert die Alpensinfonie von Richard Strauss mit den Berliner Philharmonikern. Karajan spielt überhaupt eine maßgebliche Rolle im Rahmen der digitalen Wende, die nicht über Nacht alles auf den Kopf stellt, sondern eher schleichend daherkommt. Hartnäckig hält sich der Mythos. Der Meister hätte sogar die Spieldauer und damit den Durchmesser der CD bestimmt. 74 Minuten bei 12 Zentimetern. Und zwar durch sein Plädoyer für eine Neunte von Beethoven ohne Seitenwechsel. Das ist eine schöne Geschichte und ich höre sie immer gerne wieder. Klaus Hiemann, Tonmeister und ehemaliger Direktor des Aufnahmezentrums der Deutschen Grammophongesellschaft in Hannover. Ich habe mir darauf mal die Mühe gemacht, habe mir die Spielzeiten von Karajans Neunten mal kontrolliert. Zum Beispiel die 77er-Aufnahme 1977 ist 66 Minuten und 50 Sekunden ungefähr. Die 1984, die erste digitale dann, ist 66 Minuten und 20 Sekunden. Das heißt, von 74 keine Spur. Da hätte dann eher ein Herr Carlo Maria Giulini, der auch für die Grammophon aufgenommen hat, kommen müssen. Denn der liegt so ungefähr zwischen 74 und 75 Minuten, ne? Die Geschichte ist also ein Märchen. Kein Märchen, sondern Fakt ist dagegen Folgendes. Die CD konnte nur so gut sein wie die digitale Aufnahmetechnik selbst. Und die hatte vor allem in der Anfangszeit ihre Tücken. Startenor Placido Domingo bringt das bei einer der ersten großen Digitalaufnahmen, die Klaus Hiemann als Tonmeister betreut, charmant auf den Punkt. Nach ungefähr 3 Stunden Arbeit kam Domingo rein und sagte, digital ist eine sehr schöne, aber sehr empfindliche Dame. Und damit hat er im Grunde genau das gesagt, was wir erlebt hatten. Denn die Apparatur war mittlerweile so heiß geworden, dass wir sie künstlich kühlen mussten. Es durfte überhaupt nicht mehr geraucht werden, denn durch die Rauchpartikel gab es Dropouts, das heißt kleine Aussetzer beim Anhören der Takes. Und das haben die Künstler mitgekriegt. Der Klang erreichte aber nicht nur eine nie zuvor gehörte Prägnanz und Klarheit, es gab auch schnell Proteste. Diese digitale Dame versprüht den Charme einer Tiefkühltruhe. Spitz und grell, hart und kalt. Sonore Streicher werden zur singenden Säge. Die Anblasgeräusche eines Flötisten zum Pfeifkonzert. Und die dezenten Körperbewegungen der Musiker entwickeln sich auf der CD zu einem Frack- und Hemdsausen. Der Grund? Die Analog-Digital-Wandler der ersten Generation überzeichneten alle jene an sich sehr leisen Obertöne im hochfrequenten Bereich. Und damit genau den Bereich, der den Schmelz zum Beispiel einer Geige ausmacht. Ich mache das immer an einem folgenden Beispiel klar. Denken Sie daran, Sie machen sich ein Essen. Das ist sozusagen für einen Vergleich mit Nudeln oder was. Das ist der Grundton, 44 Hertz. Und jetzt gewürzen die Obertöne. Die Menge des Gewürzes im Verhältnis zu den Nudeln ist irrsinnig gering. Trotzdem, wenn Sie sich nur ein bisschen vertun, schmeckt das Essen entweder schlecht oder fade. Und genau das Gleiche ist der Fall mit der falschen Wiedergabe von Obertönen, die auch im Pegelanteil sehr, sehr gering sind. Aber das Ohr ist sehr empfindlich, denn sonst würden Sie gar keinen Unterschied hören können zwischen einzelnen Geigern oder zwischen alten Instrumenten und neuen Instrumenten. Das heißt, die Obertöne sind im Grunde das Salz in der Suppe. Und das Salz in der Suppe wurde teilweise fehlerhaft gewandelt durch die ersten Wandler. Auch die Tonmeister müssen sich an die Tücken der neuen Technik erst gewöhnen. Eine Technik, die sie bald aber nicht mehr missen wollen. Denn die Vorteile liegen auf der Hand. Statt das gute alte Magnetband mit Schere und Klebeband bearbeiten zu müssen und dabei Schnitte zu riskieren, die nachher blupsen und knacken, wurden fortan digitale Kopien verschoben. Völlig risikofrei, jederzeit umkehrbar. Wir haben sofort erkannt, man kann mehr schneiden. Man kann an Stellen schneiden, die früher unmöglich waren zu schneiden. Und das ist manchmal wichtig. Sehen Sie, Sie haben nur zwei Versionen und Sie möchten im Grunde umsteigen am Punkt Z. Und der normale Schnitt hat nicht geklappt. Hiermit kann es klappen. Sie können Akustikangleichungen machen. Stellen Sie mal vor, Sie nehmen, sagen wir, morgens auf im Wiener Musikvereinssaal, im leeren Saal. Und abends haben Sie Konzert, da ist er voll, da klingt es natürlich ein bisschen anders. Und das können Sie dann angleichen durch die neuen akustischen Prozessoren, die es gibt. Sprich, im Laufe der Jahre hat sich die eigentliche Produktion zunehmend von der Aufnahme in den Schnitt, in die Nachbearbeitung verlagert. Tonmeister wie Klaus Hiemann konnten den Sound eines Orchesters bei der Aufnahme immer stärker musikalisch mitgestalten. Das digitale Studio wurde selbst zum Instrument, der Produzent zum Künstler. Kapitel 2: Virtuelle Virtuosen oder Aufbruch in unendliche Klangwelten. Was auch im analogen Zeitalter schon möglich war, die sogenannte Mehrspurtechnik, also einzelne Instrumente, einzelne Mikrofone separat aufzuzeichnen, um sie später abzumischen, im digitalen Zeitalter wird das perfektioniert. Auf Festplatte können nun fast beliebig viele Spuren aufgenommen werden und per Computer kreativ gemischt, bearbeitet und verändert werden. Und das ohne Klangverlust. Man hat beim Kopieren keinerlei Verluste mehr, wenn man Dinge hin und her spielt. Beim Band hat man immer Generation nach Generation Verluste. Rolf Grossmann vom Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien an der Uni Lüneburg. Und dann hat man diesen ganzen Bereich von Effekten, was man so Effekte nennt, die in Wirklichkeit klanggestalterische Charakteristiken sind. Wie zum Beispiel Räume, künstliche Räume haben wir in einer ganz großen Zahl. Etwas, was es auch schon im Analogen gab, etwa als Hallkammer oder als Hallfeder oder als Tape Delay. Das gibt es jetzt alles im Digitalen sehr, sehr viel einfacher. Alles im Laptop, wenn man möchte. War früher Aufnahmetechnik so teuer, dass nur große Unternehmen die notwendige Studiozeit samt Personal überhaupt finanzieren konnten, kann im digitalen Zeitalter jeder zum Musikproduzenten werden. Durch Synthesizer können außerdem ganz neue Klangwelten kreiert werden. Durch sogenanntes Sampling lassen sich Tausende von Instrumenten nachahmen und spielen, ohne sie tatsächlich zu besitzen. Man kann also ein akustisches Instrument aufnehmen, kann das über eine Schleife so verlängern, diesen Sound, dass man ihn beliebig lange zur Verfügung hat. Und dann kann man quasi jedes Instrument spielen, wenn man genügend viel Klangproben, Samples von ihm gemacht hat. Man kann aber dieses Sampling auch auf schon vorhandene Musik anwenden, indem man einfach aus, Funkstücken oder ähnlichen Stücken aus dem Popbereich Breakbeats, also Schlagzeugparts sozusagen, herausschneidet und die wiederum loopt und daraus neue Musik macht. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Auch die menschliche Stimme wird so quasi zum Instrument. Eine Arie aus dem Soundtrack zum Science-Fiction-Klassiker Das fünfte Element. Stimmakrobatik, die so nur digital im Computer entstehen kann. Doch die Möglichkeit, Klänge digital fast unbegrenzt verändern zu können, sie sorgt nicht automatisch für mehr Vielfalt. Musiker wie Christian Höppner registrieren, auch im Klassikbereich, teilweise genau das Gegenteil. Einen Trend zum gleichförmigen Standard-Sound. Es gibt ja generell eine Tendenz leider der Hinwendung zur Klangästhetik und weniger ein Werk strukturell, inhaltlich, emotional zu begreifen, sondern sich an dem schönen Klang oberflächlich zu berauschen. Und es gibt leider auch in den Interpretationen so etwas wie Globalisierung von Klangästhetik. Das heißt, viele Aufnahmen werden dann dem Mainstream folgend vermeintlich weichgespült. Und das wird dann aber letztendlich langweilig, ich sag mal ein bisschen drastisch, sich verschiedene Aufnahmen anzuhören, weil sie sich gar nicht mehr so sehr unterscheiden. Wenn Sie also zum Beispiel jetzt aus dem klassischen Bereich die dritte Brahms-Sinfonie nehmen, dann wären Sie vor 10, 20 Jahren in der Lage gewesen, durchaus mehr einzelne Orchester herauszuhören, die das gespielt haben, wenn Sie also sozusagen blind verhören. Heute wird es schon schwieriger, individuelle Klangprofile zu erkennen. Und das hängt auch mit dieser Tendenz zusammen, nachzubearbeiten. Kapitel 3. Die digitale Wegwerfgesellschaft oder ein Fall für den Mülleimer. Auch bei den sogenannten Tonträgern, die den Ton sozusagen zum Hörer tragen, geht die Entwicklung immer weiter. Die CD ist bereits wieder veraltet. Stattdessen sind MP3-Player, Festplatte und USB-Stick angesagt. Sprich, der Tonträger im klassischen Sinn wird eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Und dabei ist etwas Erstaunliches passiert. Ein großer Teil der Qualität, die mühsam digital produziert wird, landet anschließend gleich wieder im digitalen Mülleimer. Sprich, was wir heute via Webradio, unterwegs per MP3-Player, Smartphone, aber auch per Satellit oder via digitales Radio, kurz DAB, hören und empfangen, es ist nicht das, was es einmal war. Es wird digitalisiert und das heißt in der Regel, es wird eingedampft. Daten werden einfach weggeworfen. Das spart Speicher und sogenannte Datenübertragungskapazität und so am Ende Geld. Doch was kann man bei Musik und Sprache einfach so unter den Tisch fallen lassen, ohne dem gespeicherten Endprodukt zu schaden? Was ist relevant, was nicht? Vorbild ist unser Gehör. Welche Anteile filtert es aus einem Schallsignal heraus, welche nicht? Susanne Rath vom Institut für Rundfunktechnik in München. Der Trick bei der Datenreduktion ist die Anwendung der sogenannten Psychoakustik. Bei der Datenreduktion wird das Audiosignal analysiert. Und alle Anteile im Signal, die für das menschliche Ohr unhörbar sind, werden rausgeschmissen, einfach eliminiert. Dadurch kann man unheimlich viel einsparen. Was sind jetzt Anteile, die man nicht hören kann? Also zum Beispiel, das kennt jeder, wenn es fürchterlich laut ist, in einer lauten Kneipe oder so, jemand spricht sehr leise mit mir, den höre ich schlicht nicht. Das heißt, solche Anteile kann ich rausschmeißen. Was dann dazu führt, dass ich eben sehr viel mehr Musik auf einem Speichermedium unterbringen kann. Das Ziel? Maximale Qualität bei minimalem Aufwand. Die Luxusdatenrate zum Beispiel einer herkömmlichen Audio-CD von 1,5 Megabit pro Sekunde. Für einen Song im MP3-Format wird sie eben mal auf 128 Kilobit pro Sekunde eingedampft, also auf weniger als ein Zehntel. Ganz ohne Folgen für den Klang bleibt das natürlich nicht. Sogenannte Artefakte schleichen sich ein, Verzerrungen treten auf, der Klang wird dünner, rauer, aggressiver. Sogar der Stereoeffekt kann leiden. Doch wann ist die Grenze überschritten? Wie schlecht darf es am Ende sein? Wird der ausgedünnte Klang schleichend zur Referenz? Weiß die Generation MP3 gar nicht mehr, was HiFi mal war? Studien zeigen heute, junge Hörer hören sehr wohl einen Unterschied, sie gehen nur anders damit um. Susanne Rath. Also man setzt irgendeinen Menschen hin, bietet ihm das Original an, bietet ihm das Kodierte an. Und wenn man es ganz sorgfältig macht, bietet man ihm noch ein drittes an, bei dem man ihm nicht sagt, was es ist. Und da muss er sich dann entscheiden, war das Original oder das Kodierte. Und bei einem dieser Hörtests nahmen auch eine ganze Gruppe Jugendlicher teil. Und da hat sich dann eben rausgestellt, sie hören den Unterschied wunderbar, bewerten es bloß nicht so viel schlechter, wie es jetzt Middle-Ager bewertet haben. Also das war mehr so ein Nebenprodukt, dass man festgestellt hat, nee, die Jugendlichen hören natürlich auch gut, aber es stört sie einfach nicht so arg. Alles also eine Frage der persönlichen Hörgewohnheiten. Und da bietet die neue digitale Welt so viel wie nie zuvor. Vom High-End-Klang einer super Audio-CD bis hin zum klirrenden Webradio. Kapitel 4. Alles ist möglich, oder? Mehrwert statt Qualität. Nicht in jeder Hörsituation ist wirklich High-End-Sound gefragt und auch sinnvoll. In vielen Fällen ist Datenreduktion tatsächlich praktischer, ist weniger tatsächlich mehr. Wenn Sie ein simples Beispiel nehmen, Sie wollen beim Joggen Musik hören, dann hatten Sie mit dem Kassettenrekorder erhebliche Schwierigkeiten, denn der hat gejault wie irgendwas. Dann kamen die CD-Spieler, die konnten wenigstens speichern, sodass man laufen und Musik hören konnte. Nur die waren auch noch ziemlich groß und ziemlich schwer. Wenn Sie dafür heute so einen Gürtelclip nehmen, der in ein MP3-File spielt, dann ist der Komfort an der Stelle wahrscheinlich viel wichtiger als die absolute Klangqualität, die Sie sowieso nur über Ohrstöpsel hören. Es kommt auf die Situation drauf an. Sprich, die meisten Abspielgeräte sind mit High-End komplett überfordert. Bei mobilen MP3-Playern, Mobiltelefonen und Handys und selbst bei Home-Cinema-Anlagen geben eher schlichte Kopfhörer und Dosenlautsprecher den vermeintlich guten Ton an. Auch die Klangqualität von Radio via Web ist nicht gerade High-End. Reicht von ganz ordentlich bis in der Regel doch eher ganz dünn. Doch egal, dafür sind heute online so viele Radioprogramme abrufbar wie nie zuvor. Von BBC World Service? From the BBC World Service in London, the news at 3 hours GMT for BBC News Online. The United States has stepped up its pressure on Syria, calling it a barrier to democratic change in the Middle East. The Secretary of State, Condoleezza Rice, said it was becoming clear that Syria was obstructing efforts for reform in the region. Über Radio Fosan in Peking. 接下来天天同学会马上就要开始了，千祈唔好行开啊！ 佛山电台零点新闻。 Bis Radio Al-Khalajia aus Dubai. Schumstui. Schweider. Khair. Schwenska. Hast du Salve? Wie hat Fluss mit dem Warahal-Istima? Anong nangyari? Check, kil wahid masik telefon. Allah. Ento muktamain min ghiri? Ento btamilu eh? اسمعوني اسمعوني اسمعوني انا مجتمع وياكم اليوم اباكم تسمعون المذيع شو تقول لانه هناك جوائز قيمتها 50,000 درهم على الخليجيه 1009. Egal ob Nachrichten, Wetter oder Verkehr, Country, Disco Fox oder Jazz, Oldies, Reggae oder Techno, es gibt nichts, was es nicht gibt. Rund um die Uhr buhlen tausende von Sendern um die Gunst der Hörer. Susanne Rath vom Institut für Rundfunktechnik. Also für den Zuhörer ist Webradio jetzt erstmal wahnsinnig reizvoll, weil er eben weltweit hören kann. Das konnte man ja bisher nicht. Also wenn man Kurzwelle hatte, dann konnte man da so ein bisschen was kriegen. Aber Radio über Satellit war dann wieder ein bisschen mehr, DVB-S. Aber bei Internetradio, ich kann mir jetzt neuseeländisches Radio anhören, das ist nun über UKW nicht denkbar, schlicht und ergreifend. Der Zuhörer hat den großen Mehrwert, jetzt wirklich weltweit auswählen zu können. Der Vorteil für den Sendenden ist andersrum zu sehen. Ein deutscher Radiosender kann auch in Australien empfangen werden. Also man kann seine Reichweite erhöhen, wenn man denn gefunden wird in der Vielfalt der Tausenden von Radiostationen, kann man da gehört werden weltweit. Webradios bieten außerdem oft viel mehr als nur Live-Radio. Sie locken mit jeder Menge Zusatzinformationen über Künstler, Musiktitel und Sendeschema. Auch das digitale Radio, kurz DAB, entfaltet hier ungeahnte Stärken. DAB ist zwar in Sachen Datenrate nicht wirklich High-End, dafür ist der Empfang glasklar und bietet jede Menge Zusatzdienste. Da wird also künftig, wenn der Empfänger den entsprechenden Bildschirm hat, das ist natürlich immer nötig dazu, wird es geben sogenannte Slideshows, also irgendwelche Bilder dazu zu dem Programm, was weiß ich, das Plattencover zu dem gerade laufenden Song. Dann werden wir haben einen EPG, das ist aus dem Fernsehen was völlig Normales, die Vorschau schlicht und ergreifend, also den Programmführer, den gab es beim Radio bisher nicht. ist aber manchmal trotzdem ganz spannend, den zu haben. Und man kann per EPG sagen, okay, das Feature so und so interessiert mich, wähle ich an und dann nimmt er das auch auf. Das war bisher im Radio schlicht nicht möglich. Klingt völlig banal, aber kann jetzt kommen. Hörer haben heute also so viele Alternativen wie nie zuvor. Jeder kann sich sein persönliches Wunschkonzert zusammenstellen. Man kann Radio nicht nur als sogenannten Livestream hören, sondern einzelne Sendungen zum Beispiel als Podcast herunterladen, um sie dann zu hören, wenn man eben Lust und Zeit hat. Jeder kann sich ohne großen Aufwand seine persönliche Musiksammlung auf der Festplatte zusammenstellen und seine persönlichen Charts kreieren. Was sozusagen nachhaltig die Hörgewohnheiten verändert hat, ist die Tatsache, dass man immer mehr sozusagen Einzeltracks von immer mehr Orten zu immer mehr Zeiten unmittelbar sich zugänglich machen kann. Carsten Winter vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Der Wandel von einer Push-Kultur, wo einige wenige über die Produktionsmittel verfügt haben, die das Programm gemacht haben, das immer vielfältiger wurde, hin zu einer Pull- oder On-Demand-Kultur, in der gerade im Bereich Musik, das zeigt sozusagen unsere empirische Forschung, die Leute dazu übergehen, sich ihre Soundscapes, ihre sozusagen Situation, ihre Gefühlslagen selbstständig, eigenständig musikalisch zu untermalen, weil sie sozusagen über Streaming oder über Archive dazu in der Lage sind. Das ist sozusagen ein Effekt von Digitalisierung, der, finde ich, das Leben von Menschen ganz erheblich verändert hat. Allerdings, wenn fast alles im Netz verfügbar ist, jeder noch so entlegene Geschmack bedient wird, dann stellt sich auch die Frage, finden wir uns in diesem Überangebot überhaupt noch zurecht? Was soll ich mir auf den Rechner runterladen, wenn sich da draußen x Milliarden Dateien tummeln? Wie die Perlen aus dem Müll fischen. Kapitel 5: Technik statt Talent oder von Stars und Sternchen. Castingshows im Fernsehen, aber auch Videoportale und die Möglichkeiten zur Selbstdarstellung im Netz suggerieren, nie war es so leicht, ganz groß rauszukommen. Und wo das musikalische Talent dünn ist, springt eben die Technik ein. Wer mit seiner Stimme die Töne nicht trifft, wird eben digital geliftet. Das klingt nach Betrug und Manipulation, muss es aber nicht automatisch sein. Rolf Grossmann vom Lüneburger Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien. Einfaches Beispiel wäre, Sie sind kein besonders starker Sänger mit einer besonders tragfähigen Stimme. Sie haben aber ein Mikrofon und können damit umgehen. Ich wüsste nicht, warum jemand, der eine starke, aber vielleicht nicht so differenzierte Stimme hat, ein besserer Sänger sein sollte als der, der mit dem Mikrofon ebenso ein sehr, sehr interessantes, differenziertes Ergebnis erzielt. Und ich glaube, so müssen wir das auch sehen. Wir haben ja solche Sachen heute gerade im digitalen, im Autotune-Bereich, dass die noch während man singt, wird die Tonhöhe zurechtgezurrt, sodass sie dort ist, wo sie eigentlich hingehört. Und man könnte sagen, okay, die Leute müssen ja nicht mehr richtig intonieren können. Das ist eigentlich schlechte Musik. Aber ich denke, warum ist das schlechte Musik, wenn sie doch gut zu hören ist? Also ich habe da keine Vorbehalte. Zählt am Ende also nur das Ergebnis und nicht, wie es zustande kommt? Ergibt die Frage, was ist echt und was künstlich, im Zeitalter des Samplens, Kompilierens und Mixens gar keinen Sinn mehr? Fest steht, die Erwartungshaltungen haben sich offenbar verschoben. Ich glaube, das ist eine Frage der Kulturen, in der das stattfindet. Wenn man also davon ausgeht, man hat eine Konzertkultur, in der musikalisches Können im alten Sinne erwartet wird, dann muss man das natürlich auch bringen. Dann würde man die Leute betrügen. Aber wenn man ein Herangehen an Medienprodukte hat und rezipiert diese als Produkte, dann kann ich diesen Betrug nicht erkennen. Was passiert, wenn man zum Medienprodukt gemacht wird, darauf aber nicht wirklich vorbereitet ist, die Spielregeln nicht kennt, zeigen die Talentshows. Sie wollen angeblich hoffnungsvollen Nachwuchs sichten, entpuppen sich am Ende aber meist nur als großer Unterhaltungszirkus. Christian Höppner, Präsident des Deutschen Musikrates. Wir leben in einem Zeitalter der Vorherrschaft des Auges. Das heißt, die Hülle ist wichtiger als der Inhalt. Und das hängt auch ganz stark in den Medien vertreten zusammen mit der Illusion, die dort vermittelt wird, Hauptsache, du siehst gut aus und du kannst gut performen und mit der Stimme, das regeln wir dann schon über die Manipulationsmöglichkeiten. Das finde ich insofern gefährlich, weil da bei vielen jungen Menschen erstmal eine Erstbegeisterung geweckt wird, durchaus auch am Entdecken der eigenen Stimme, und dann wird ihnen aber suggeriert, du siehst scheiße aus, du kannst nicht performen, hau wieder ab. Da werden also auch Talente unter Umständen kaputt gemacht und da wird eben die Illusion geweckt, dass man ganz schnell durch diese Konzentration auf das Äußere zu künstlerischem Erfolg kommen kann. Und wir alle kennen viele Beispiele, wo das manchmal kurzfristige Leuchtfeuer sind, aber die werden keine langfristig künstlerische Karriere machen. Das digitale Zeitalter bietet für Musiker aber auch ganz neue Chancen, sich selbst zu präsentieren. Musiker können ihre Musik zum Beispiel direkt ins Netz stellen und sich selbst vermarkten. Auch veranstalten x Nachwuchstalente rund um die Uhr im Netz eine Art Dauerwettbewerb. Auf Videoportalen ringen sie um Aufmerksamkeit und hoffen darauf, entdeckt zu werden. Nach meiner Einschätzung sind das große Chancen, gerade wenn ich noch unbekannt bin. Da sind so eine Plattform wie YouTube durchaus schöne Möglichkeiten, eine gute Chance zu bekommen, bekannt zu werden und einen Markt sich zu erobern. Meine Beobachtung ist, dass es nachher im professionellen Bereich durchaus schwerer ist, weil man dann letztendlich doch Fachkapazitäten braucht. Ich brauche die Menschen, die wissen, wie es geht. Also die technischen Möglichkeiten, die mir geboten sind, mich direkt zu vermarkten, allein reichen ja nicht aus. Also der Musiker, der auch noch im Recht und in Betriebswirtschaft und Firmen ist, der sind nach wie vor selten, auch wenn es Mode geworden ist, heutzutage, ein Musiker muss eigentlich alles können. Und insofern ist meine Beobachtung, dass also im professionellen Bereich das auch seine Grenzen hat. Überhaupt, was heißt es nun, wenn heute jeder Musik produzieren und verbreiten kann, so leicht wie nie zuvor? Wenn jeder Zugang hat, die Produktionsmittel demokratisiert sind. Für Künstler heißt es am Ende vermutlich vor allem eines, dass immer weniger davon so gut leben können wie früher, bilanziert Medienwissenschaftler Carsten Winter. Weil immer mehr, die Musik machen und die das auch schon immer gemacht haben und anders Geld verdient haben, das jetzt noch besser können, das noch leichter können, als es früher der Fall war. Also das ist sozusagen etwas, was natürlich gerade die zunehmenden Zahlen bei Absolventen von Musikhochschulen jetzt sozusagen problematisch macht, weil da wird ja implizit immer davon ausgegangen, dass die letztlich als Musiker sich ihren Lebensunterhalt verdienen werden können. Da gibt es sozusagen amerikanische Forscher, die sagen, das sehen sie überhaupt nicht. Das ist tatsächlich etwas, was immer weniger Leuten möglich sein wird, wirklich allein von Musik zu leben, weil immer mehr, die damit gar kein Geld verdienen wollen, sondern soziales oder kulturelles Kapital, das immer professioneller tun werden. Da kann man sagen, das ist problematisch und es ist ja auch tatsächlich faktisch problematisch. Aber auch da glaube ich nicht, dass sich da irgendwie etwas verändern wird, weil man tatsächlich heute leichter, günstiger, schneller an Musik kommt als früher. Wie verändert das digitale Zeitalter Musik? Produktion, Präsentation und Rezeption. Das war die Folge 21 des Funkolix Musik, Sinfonie des Lebens. Autor Martin Schramm. Unter funkolix.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkolix als Podcast nachhören. Bei funkolix.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkolix-musik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkolik Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkoliks Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.